herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 37, 2014. Und der Titel diesmal Schlacht der Filme. Genau. Ich komme jetzt gleich mal zum Thema. Es sind heute ein paar mehr als normalerweise. Ja, aber ich würde probieren, einige Themen doch recht kurz zu behandeln, wobei das immer so eine Sache ist, ne? Das wisst ihr. Vor allem, wenn ich das am Anfang schon sage, dann wird es meistens dann doch noch ausführlicher. Ja, ich probiere es mal. Also, kaufen in der Twitter-App hat mich diese Woche dazu veranlasst, mal darüber nachzudenken, wie verzweifelt Twitter eigentlich sein muss, um endlich mal Geld mit der recht gut besuchten Plattform zu verdienen. Also echtes Geld, ja. Das Problem ist ja schon seit einiger Zeit, dass die Firmen, die Geldgeber sozusagen, eben auch mal was Reelles sehen wollen an Kohle, und da hat Twitter eben ein Problem. Obwohl Twitter eine sehr große, gut florierende Social-Media-Plattform ist, wenn man so will. Das sieht man schon daher, weil fast jeder namhafte oder eigentlich jeder namhafte TV-Sender irgendwie auch einen Twitter-Account hat, das sogar on-air gezeigt wird, etc. Da müsste mehr drin sein. Ja. Und Twitter hat immer wieder probiert, mit Werbung da was zu machen. Dann wurde auch probiert, die Drittanbietern von solchen Twitter-Apps hier zu entmutigen, so eine App zu machen. Was auch größtenteils geklappt hat. Dann wurde ja auch da einiges eingeschränkt, damit das gar nicht mehr so richtig möglich ist eigentlich. Damit nur noch der offizielle Client bleibt und eben die Web-Oberfläche. Aber offenbar ist es auch nicht genug, was ich das auch verstehen kann. Bei mir werden zum Beispiel Firmen, von denen ich ja denke, dass die uninteressant sind, wenn die Werbung schalten, beziehungsweise wenn Twitter Werbung von denen einblendet, dann wird die Werbung sofort weggeklickt und die Firma wird geblockt. Ja, und ich tue sie auch als Spam markieren. Da bin ich offenbar nicht der Einzige, der das so macht, oder die Werbung wird einfach ignoriert. Jetzt wird's hier probiert, eine andere Quelle für Geld zu testen. Und zwar kann man jetzt aus der Twitter-App heraus Sachen beispielsweise kaufen. Also, das heißt zum Beispiel, wenn eine Firma dann, oder auch eine Privatperson, das wird sich dann zeigen, ja, wenn sich das dann noch ausbreitet, hier was twittert, dann wäre das möglich, dass dann quasi mit einem Knopfdruck über einen Buy-Button das entsprechende getweetete Produkt auch gleich gekauft werden kann. Ja. Das hört sich ja erstmal für die Firmen recht gut an. Aber das kann dann doch schnell dazu führen, dass Twitter ernsthafte Probleme kriegt. Ich muss schon sagen, haben die nicht aufgepasst, wie momentan zum Beispiel Google und Apple und der Beschuss ist, auch in den USA von den Wettbewerbsschützern. Von Europa möchte ich gar nicht erst sprechen, da wird noch einiges auf die Firmen zukommen. Denn wenn das hier passiert, ich meine, Twitter wird oft auch von Jugendlichen benutzt, ja. Wenn das hier passiert, dass da die Jugendlichen dann auf einmal aus Versehen, so sagen sie es dann natürlich, ja, hier was bestellen, da wird aber da wird es einiges an Tumulten geben, ja. Ich hoffe, dass da, oder ich denke schon, dass da einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, aber ob die dann wirklich ausreichen, ist natürlich die Frage. Also mal davon abgesehen, ich selbst finde den Buy-Button doch schon ein bisschen dann nervig, muss ich sagen. Also ich möchte den nicht sehen. Aber gut, das ist halt wirklich, wie gesagt, so eine Verzweiflungstat meiner Meinung nach. Wie kann man denn noch Geld bekommen? Weil mit der komischen eingeblendeten Werbung in den Stream, das scheint offenbar nicht so zu funktionieren. Weniger Probleme mit Geldeinnahmen wird wohl Netflix haben, wenn sie hier starten in Europa, und angeblich soll der Start eben jetzt unmittelbar bevorstehen. In wenigen Tagen soll es dann soweit sein, am 16. genauer, das heißt jetzt morgen, soll eben ein offizieller Launch-Event stattfinden, Und damit steigt dann Netflix in das Geschäft ein in Europa, in Deutschland. Und tja, das wird man mal sehen, wie das jetzt wird. Momentan, klar, Platzhirsch ist, und das relativ schnell, ist wohl Amazon geworden mit seinen Prime-Angeboten. Zumindest habe ich den Eindruck, dass es so ist. Vorher gab es ja auch, war MaxDome einer der bekanntesten Oberflächen. Wenn man mal von der T-Mobile VDSL-Geschichte absieht, ja, da weiß ich leider nicht die Zahlen dazu, dürfte sich aber auch noch in Grenzen halten, denn die VDSL-Zugänge von der Telekom sind ja fast nicht zu bekommen. Und deswegen, also Amazon hier auch von der Aufmerksamkeit her in der Öffentlichkeit in Europa ziemlich weit vorne. Netflix ist bei einigen, sage ich mal, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also sagen wir bei der technikaffinen Gruppe in Deutschland ist sie dann doch, ist Netflix doch sehr bekannt und jeder hat auf Netflix da gewartet von dieser Gruppe, ja, und man freut sich natürlich. Aber ich bin da immer noch sehr, sehr skeptisch, vor allem jetzt nach dem Start von Amazon mit dem Internetangebot, das ist Amazon Prime, Instant Video. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was man da groß besser machen soll. Ja. Das Einzige, was hier eben noch zu verbessern ist, wäre vielleicht insgesamt noch mehr an Angeboten, wobei ich da auch momentan nicht meckern kann. Ich sag's immer wieder, ich habe noch auf meiner Watchlist Serien für viele, viele Monate an Unterhaltung. Ja, also ich würde mir natürlich auch noch ein paar andere Sachen wünschen, die jetzt zum Beispiel eben nicht drin sind. Zum Beispiel Warehouse 13 würde ich mir als Prime wünschen. Und ja, eigentlich schon noch einige andere Serien als Prime wohlgemerkt. Es gibt auch viele Serien auf Amazon Instant Video, die aber eben nicht im Prime-Angebot kostenlos enthalten sind. Und das ist nämlich das Ganze, ja, die ganze Magie, die Flatrate. Ja. Flatrate, das ist natürlich der Schlüssel dazu, das hat man ganz deutlich gesehen. Deswegen ist auch zum Beispiel das Google-Video-Angebot, ja, Play-Videos, außen vor. Das hat überhaupt nicht angezogen in Deutschland, ja, und das wundert mich, ehrlich, wunderte mich zumindest am Anfang, ja, als mit Amazon noch nicht gegeben hat. Aber offenbar sind die Leute einfach nicht da bereit, pro Film einen Mietpreis zu bezahlen, selbst wenn es gar keine Streaming-Alternative gibt. Denn es gibt noch eine andere Alternative, die nennt sich Videothek, ja, wo man für teilweise unter 1 € Top-Filme ausleihen kann. Ja. Ist natürlich für den heutigen Technik-Fan hier absolut zu viel, ja, das Haus zu verlassen, für eine DVD zu holen und deswegen eben die Streaming-Sachen. Nur, wenn man sich da mal ausrechnet, zwei, drei Filme, ja, und dann hat man schon das Geld von der Flatrate zusammen und im Monat werden es das sicherlich dann mehr sein. Also wenn ich mir mal angucke, was ich hier über Amazon Prime mir anschaue, ja, also ich brauche schon fast kein normales TV mehr. Ja, also kein Receiver mehr. Und deswegen muss ich schon sagen, die Flatrate ist eben das Nonplusultra. Da soll hier mit HD, und das ist der Vergleich zu Amazon, weil Amazon hat ja auch HD, Prime kostenlos mit drin übrigens, für 11,99 € im Monat, ja, kriegt man eben hier beziehungsweise 8,99 € im Monat kriegt man die HD-Inhalte und für 11,99 € im Monat kriegt man Ultra-HD-Ausführung von den Filmen, sofern vorhanden natürlich. Ja. Die Preise hören sich erstmal gut an, wenn man das aber mal jetzt ausrechnet, also die 8,99 € runden wir mal auf 9 €, ja, und rechnen das dann mal um, wie viel das sind, ja, dann sind wir bei, Moment mal, etwas über 100 €, ja, pro Jahr, Während es bei Amazon Prime ist es, glaube ich, 50 Euro, wenn ich das richtig weiß, pro Jahr. Und hat dazu noch eben die Möglichkeit, von Amazon kostenlos Pakete geliefert zu bekommen. Auch wenn man Kleinstbeträge bestellt, zum Beispiel einen Adapter für 1,99 Euro, wird er kostenfrei geliefert. Ja, man kann ohne Bedenken One-Click nutzen. Ja, die Sendung ging getrennt raus. Und es gibt noch den Premium-Versand. Alles kostenlos in diesem Prime mit drin. Plus noch diese ganze Streaming- Geschichte. Da muss ich sagen, preislich kann da Netflix noch nicht mal annähernd anstinken. Da muss dann schon etwas mit dem Angebot her, und da sind natürlich dann alle gespannt, wie sieht das Angebot aus dann letztendlich. Ja. Ich würde fast sagen, Netflix muss was Besonderes bieten. Die normalen 0815 US-Serien, ja, die gibt's jetzt auch bei Amazon. Ja. Da muss was anderes ran. Ja. Amazon hat beispielsweise wenig Animes bzw. wenig Anime-Serien im Programm. Da gibt es nur wenig. Und das wäre zum Beispiel eine gute Lücke, weil ja die Anime-Käuferschicht ist ziemlich, gibt ziemlich viel Geld dafür aus, wenn ich mir das mal angucke, was so in den Regalen steht, in den Geschäften, den Elektronikmarktketten da, ja, da gibt's Anime-Filme 24,99, die werden gekauft, ja, die geben alles an Geld aus, was sie haben für diese Animes, und die anderen DVDs aus anderen Sparten liegen dort für 5 Euro im Topfilme, ja, also das ist bei Animes vollkommen unvorstellbar. Und da könnte man vielleicht noch ein paar Leute reißen, ja. Wie noch mit Originalfassungen, vielleicht zuschaltbar, der deutsche Ton und in der Originalfassung generell. Ja, das wäre zum Beispiel was. Bei Amazon kriegt man nur bestimmte Serien auch in der Originalversion zu hören. Das wäre möglicherweise auch noch ein Anreiz für die Filmfans, ja, für die Hardcore-Fans, sage ich mal. Aber ansonsten muss ich ganz klar sagen, im Moment hält sich die Begeisterung für Netflix in Grenzen, weil ich einfach noch nicht so sehe, was für einen Mehrwert mir das jetzt bringen würde, wenn ich jetzt noch zusätzlich nochmal über 100 Euro im Jahr bezahlen würde für einen Dienst, den ich eben bei Amazon für 50 Euro im Jahr kriege, plus noch eben diese andere Bonus-Service, der damit dabei ist. Und ja, also ich bin mal gespannt, ich werde darüber sicherlich nächste Woche noch was sagen, weil wie gesagt, viele da ja drauf gewartet haben, aber ich glaube, viele werden auch enttäuscht sein, weil Netflix kann nicht alles streamen zu dem Preis, weil da eben die Filmfirmen auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Da kann einem Netflix und auch Amazon fast leid tun. Ja. Die würden da sicherlich noch viel, viel mehr machen, wenn es denn möglich wäre. Übrigens, ein Wort noch zu Amazon. Was wirklich stört, sind die Preise, wenn man Serien oder Filme kaufen will. Auch das Leihen. Das ist vollkommen, vollkommen daneben. Die Preise sind unmöglich. Da denkt man doch wirklich, Amazon will gar nichts verkaufen. Die wollen nur die Leute in das Prime holen, weil ich kann mir vorstellen, dass jemand zum Beispiel für einen Standardfilm 11,99, wer die HD-Version zahlen will, zum Beispiel 13,99 zahlt. Wenn es die DVD, ja, statt für 11,99 für weniger gibt, ja, da ist 7, 8 Euro, ja, und die HD-Version, die Blu-ray, wird meistens schon für 9,95 verkauft, ja. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass da wirklich ernsthaft jemand die Filme kauft oder Serien. Da gibt es Serienleute, die sind gut, also sind gute Klassiker, gute Serien, ja. Aber also ich habe mir letztens zum Beispiel für 8,99 eine Staffel Big Bang Theory auf DVD gekauft, ja, oder waren es 9,99. Wenn ich die auf Amazon Prime kaufe, dann kostet die sage und schreibe 29,99, ja. Das ist vollkommen daneben, Leute, vollkommen. Also das ist einfach, da bleibt mir die Spucke weg, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Da weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich guck mal, weil es ist, ich guck immer wieder, ob der Preis auch stimmt, weil ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob es jetzt 23,99, ich guck mal jetzt die Staffel 6 hier, was die kosten würde, Big Bang Theory HD, beispielsweise 1999, gut, oh, das ist aber günstiger geworden. Das war definitiv noch nicht der Fall. Die Staffel 7 kann man noch gar nicht kaufen, also komplett, die gibt's nur als Einzelfolgen, pro Folge, ja, 2,49 die SD-Version, 2,99 die HD-Version. Auch das ist sowas, wo ich dann nur noch mit dem Kopf schütteln kann und also das geht nicht. Ja. Also Big Bang Theory, die haben den Preis gesenkt, 1999. Immer noch viel zu teuer, ja, ganz klar, viel zu teuer. Und die einzelnen Folgen kann man komplett vergessen. Ja. Also unglaublich. Gut, Google Chrome App Store, der wird jetzt auch ohne Google Account Zwang nutzbar sein. Ja, was war das Problem? Leute, die eben den Chrome-Browser genutzt haben und eben die Chrome-Apps da ebenfalls nutzen wollten, die mussten einen Google-Account eröffnen. Und nicht jeder, der einen Chrome-Browser nutzen will, will unbedingt einen Google-Account. Ja, tatsächlich, es gibt immer noch Menschen ohne Google-Account. Ja, so ist das. Vielleicht gar nicht so schlecht, aber auf jeden Fall, wie auch immer, das wird jetzt abgeschafft. Man kann jetzt den Webstore, den Chrome-Webstore auch nutzen ohne Google-Account. Allerdings hat das auch wieder Auswirkungen, natürlich nur für kostenlose Apps, das dürfte ja klar sein, weil für kostenpflichtige Apps, die es auch gibt in dem Store, da braucht man natürlich einen Google-Account, um zu zahlen. Ja, ganz klar. Aber es gibt noch ein anderes Problem, und zwar für die Entwickler. Ab sofort können die Entwickler nicht mehr davon ausgehen, dass jeder, der eine App herunterlädt, auch einen Google-Account hat. Somit sind etliche Apps eigentlich gar nicht funktionsfähig. Ja? Und deswegen muss man da schon mal schauen, wie sich das jetzt, wie das die Entwickler lösen. Im Prinzip muss eine Abfrage her, ist ein Google-Account momentan aktiviert? Wenn nicht, gibt es höchstens noch eine Meldung oder sowas, ja, dass die App nicht so genutzt werden kann, dass man sich bei Google anmelden muss und dann funktioniert es. Sollte normal kein Problem sein, aber so ein paar kleine Geschichten muss man da berücksichtigen, weil ansonsten wird der Nutzer verwirrt. Ja. Wenn eben da eine App generell Zugang auf einen Google-Account will. Ja. Und dann nicht bekommt. Jo. So viel zu dem. Dieser Light. In Flag wird dieser jetzt seinen Service anbieten. Der Musik-Streaming-Dienst. Ja, der, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Ja. Der hat jetzt eine neue Option und zwar ist es möglich, dass jetzt eben im Lossless FLAC-Format gestreamt werden kann. Bisher ist es so, dass also mit maximal 320 Kilobit Sekunde MP3 gestreamt werden kann. Zuerst kommen Nutzer in den USA in den Genuss dieses Services und der Preis wird am Anfang 14,99 pro Monat kosten. Später soll es auf 19,99 erhöht werden. Und damit ist er natürlich auch deutlich teurer als der bisherige normale Streaming-Service. Also lässt sich dieser das doch dann schon einiges kosten, ja, diese höhere Qualität. Ein bisschen sehr viel mehr, meiner Meinung nach. 9,99 kostet der das Streaming-Angebot, wenn man also es auch mobil nutzen will, ja, wenn man es nur am Rechner nutzen will, daheim ist es ja sogar kostenlos. Und da ist es dann doch also schon das Doppelte wieder, ja, oder mehr als das Doppelte eigentlich, der Normalpreis. Wow, das ist gar nicht so gut, ja. Also Sonos, es muss übrigens da auch vorhanden sein, ein Sonos-Gerät. Das wird nämlich nur exklusiv auf den Sonos-System arbeiten. Ich sag erstmal, ja, das wird sicherlich auch noch anders gehen. Warum gibt es da so viele Einschränkungen? Ich kann mir das schon vorstellen, warum, weil vielleicht eben die Musikfirmen Angst haben, weil eben hier ein Lossless-Format gestreamt wird, das dann eben die Musik eben ja noch weiter verbreitet wird, wobei da muss ganz klar sagen, heutzutage macht doch keiner mehr eine Unterscheidung zwischen 320 Kilobit Sekunde MP3, ja, die meisten, die kloppen sich immer noch ihre 128 bis 256 Kilobit Sekunde MP3 um die Ohren im Beats-Kopfhörer, ja, da verändert sowieso die Musik so stark, dass man sie nicht mehr erkennen kann, wo jedem Musikfan eigentlich die Nackenhaare zu Berge stehen, ja. Und dann hört sich auch eben ein 128 Kilobit billig Müllfeil eben noch an, so für den Geschmack für die Jugend, und ja, und dann geht es, ne? Nix gegen Boom Boom, ja, ich bin Techno- und Trance-Fan, ja, aber da will ich dann doch schon ein einigermaßen Sound haben, so wie das Song auch gedacht ist, ja, gut anhören, ne? Ich vergleiche es immer gerne mit den AMOLED-Displays, ja, die haben auch schöne, knallige Farben, ja, sehen super gut aus und die meisten Leute sagen, wenn die da drauf gucken, boah, ja, aber das ist keine farbgetreue Wiedergabe, das ist keine richtige, das ist kein vernünftiger Kontrast bei den einzelnen Farben und so weiter und so weiter. Aber es sieht geil aus. Ja. Und irgendwie ist Beats genauso. Also von der Soundqualität ist das unter aller Sau. Ja. Hört sich aber trotzdem geil an. Ja. So ist es. Ja. Dann geht's weiter. Ah ja, AKWs. Dann wollte ich schon ansprechen. Ja. Hat so viel mit Technik zu tun. Ja, eigentlich wie gar nichts. Ja. AKWs. Japans Regierung entscheidet sich gegen die Interessen der Bürger zum ersten Mal jetzt seit der Katastrophe von Fukushima. Schaltet Japan wieder oder will Japan wieder einen Reaktor anschalten. Ja, bisher stehen sämtliche 48 kommerziellen Reaktoren in Japan still. Ha, interessant, ja. Und was war? Wurden die gebraucht? Nein, sie wurden offenbar nicht gebraucht, denn von dem Horrorszenario von großen Stromausfällen, die regelmäßig auftreten und überhaupt, ja. Und Winter, Sommer, alles Pipifax und Vierlefanz, ja, man hat jetzt Sommer, man hat einen Winter und alles lief wunderbar. Das war ja schon im März 2011 wurde durch diese Flugkatastrophe das alles ausgelöst, die dreifache Kernschmelze. Ja, dann hat sich das ja wieder, sag ich mal, nachdem dann eben die Energieversorgung stabilisiert wurde durch normale Energiegewinnung, hat sich das dann auch so gehalten, ja, 2012, 2013, hat alles wunderbar geklappt. Jetzt muss natürlich wieder eingeschaltet werden. Da steckt anscheinend die Regierung dahinter, die einfach jetzt hier Prestige und hier weiter drauf drängen will, weiter mit Atomkraft zu machen. Die Bürger sind ganz klar gegen die AKWs. Damit ist auch wieder mal gezeigt worden, dass auch die japanische Regierung, wo ich vor 2011 noch hoher Respekt hatte dafür und gedacht habe, sie würden die Interessen der eigenen Bevölkerung vor irgendwelche Interessen von multinationalen Konzernen stellen. Aber da wurde ich dann auch wieder eines Besseren belehrt. Und es zeigt, dass auch die japanische Regierung hier einen feuchten Kehricht auf die Bevölkerung gibt, ja, und ihre Maßnahmen durchdrücken will, so wie sie das gerne wollen. Unglaublich, eine Frechheit. Ja, ich weiß nicht, wie man dagegen noch was machen will, aber ja, frustrierend. Frustriert dürften auch einige Anbieter von Büchern sein, einige Verlage, Publisher, denn die haben jetzt eine herbe Niederlage erlitten vor dem Europäischen Gerichtshof. Ja. Und zwar ging es da um die Lehrbücher. Eigentlich war das früher mal kein Thema, ja. Da war das eigentlich gang und gäbe, dass man mal eine Matriz zieht, ja, von einem Buch, ja, und dann mal eben an die Klasse austeilt, etc. Ja. Und auch bei den Bibliotheken war das mal mehr oder minder okay. Ich kann mich noch erinnern, in einigen Bibliotheken haben Kopiergeräte gestanden, mit denen man sich eben Ausschnitte aus den Büchern kopieren konnte. Ha! Tja, so geht das, ne? Doch die Industrie wird ja immer gierischer, ja, weil sie immer denken, wenn oder meinen, mit falschen Konzepten könnten sie dann hier den Gesetzgeber zu Hilfe rufen, um zu verhindern, dass dann die Leute irgendwann sagen, ja, pf, wenn ihr nicht mitmacht, dann machen wir es halt selbst. Ne? Und so kam es eben zu einem Rechtsstreit, der das Digitalisieren von Lehrbüchern in Bibliotheken zum Gegenstand hatte. Ja? Also genauer gesagt, eine Bibliothek, wenn die jetzt ein Buch digitalisiert und an den innerhalb der Bibliothek zum Lesen anbietet, an Computern, Terminals, ja, dann sagte die Content-Industrie, da muss dann was fällig werden, das ist eine Vervielfältigung und da werden Kopien, da werden Gebühren fällig. Dem hat jetzt der Europäische Gerichtshof nicht entsprochen und hat dagegen entschieden, es dürfen ohne weiteres Entgelt von den Bibliotheken die Lehrbücher digitalisiert werden und angeboten werden an den Terminals in der Bücherei. Eine Einschränkung gibt es natürlich. Kopien auf Datenträger, wie zum Beispiel USB-Sticks, ja, die sind so nicht zulässig. Da muss es dann einen finanziellen Ausgleich geben, ja, an die Rechteinhaber. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Pyrrhus-Sieg, ja, weil wer sitzt sich dann schon in die Bibliothek? Ja, es geht aber um grundsätzliche Dinge. Ja, grundsätzliche Dinge. Diese Entscheidung, die könnte man auch im weiteren Sinne übertragen, zum Beispiel auch auf die Schulen. Auf die Schulen, wo zum Beispiel eben dann eine solche Vervielfältigung an den Arbeitsplätzen, an den Terminals, auch die normalen Schulen arbeiten ja zusehends mit elektronischen Medien und Computerplätzen. Ja, statt Matrizen zu ziehen, ja, was auch umweltfreundlicher ist auf die Dauer. Da muss man dann sehen, dann könnte das auch ausgeweitet werden, dass zum Beispiel eine Schule auch ein Lehrbuch digitalisieren darf, ja, und dieses dann den Schülern auf dem Platz anbieten kann. Theoretisch, das ist nicht entschieden, aber dass dieses Urteil gibt ein möglicherweise einen Hebel, ja, für diese Schulen. Das wäre äußerst vernünftig und dass da natürlich dann keine Kopien gemacht werden dürfen auf Datenträgern, das finde ich, würde sich dann auch von selbst verstehen, wobei auch das mal früher ja kein Problem war. Eigentlich sollten ja so die Doktrin, diese Lehrmaterialien weitestgehend frei sein für eben die Schüler, damit diese nicht behindert werden im Lernen. Ja. Tja, so ist es. Gut, sehr schönes Urteil, finde ich. Immerhin, mal geht's in die richtige Richtung. Ja. Was mir jetzt hier noch fehlt, wäre ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof mal gegen die Schnüffelattacken von NSA und GCHQ. Die sind nämlich mal wieder in die Schlagzeilen geraten, aber nicht, dass das was hier letzte Woche so groß propagiert wurde, dass die Telekom-Netze gehackt wurden. Als ob wir das nicht schon vorher gewusst hätten. Nein, sondern was anderes. Und zwar wurde jetzt hier deutlich oder klar, Google hat da jetzt hier Dokumente veröffentlicht. Ja, sehr mutig meiner Meinung nach. Hoffentlich kriegt Yahoo dann nicht noch großen Ärger deswegen. Und zwar, dass 250.000 US-Dollar pro Tag, ja, für Yahoo fällig gewesen wäre, wenn sie nicht die massenhafte Weitergabe von Userdaten an die Geheimdienste ermöglicht hätte. Das geht jetzt aus Dokumenten hervor, die eben von dem Widerspruchsverfahren vor dem Geheimgericht Fisk ausgesprochen wird. Geheimgericht, das muss man sich vorstellen. Das ist sowas 2014 oder damals 2008, ja, noch in einem sogenannten demokratischen Staat gibt, ein Geheimgericht. Das ist einfach, das ist einfach grotesk. Ja, das ist an Absurdität nicht mehr zu toppen. Ja, das Geheimgericht mit geheimen Urteilen, ja, sowas kann es nicht geben. Ja, wie werden da eigentlich das Urteil gefällt? Im Namen des Volkes oder im Namen der Regierung? Ja. Im Namen der Junta. Ist nicht zu fassen, ja, unglaublich. Also, wie dem auch sei, es wird hier ganz klar deutlich, dass die US-Regierung Yahoo eben stark unter Druck gesetzt hat und mit einer millionenschweren Geldbuße bedroht hat, ja, falls eben das nicht ermöglicht werde, diese Schnüffelei. Und ja, also rechtlich kann man da wohl nicht viel machen. Wieso jetzt Yahoo das veröffentlicht hat, ist eine gute Frage. Dürfen die das? Vielleicht ja, weil es schon so lang her ist. Da bin ich nicht genau informiert. Schön ist, dass es jetzt ans Tageslicht kam, was immer das auch jetzt für Yahoo bedeutet. Und es stellt sich natürlich da auch wieder die Frage, was ich schon so oft gesagt habe, sollte man überhaupt noch einer US-Firma trauen? Ich sage nein. Gerade nach diesem Urteil kann eigentlich die deutsche Antwort nur noch lauten nein. Ja, ganz klar. Ob man natürlich viel Alternativen hat, das ist die andere Frage. Ja, immer wieder gibt es da Probleme. Ihr wisst, ich habe keinen Facebook-Account. Jetzt mache ich schon seit Wochen wieder mit mir rum, ob ich nicht wieder einen eröffnen soll. Ja, weil einfach der Druck auch von allen möglichen Seiten sehr groß wird. Ja. Auch mit den Google-Diensten ist es so eine Geschichte. Wenn man da wirklich ganz Abstand nehmen will davon, das ist dann schon wirklich schwierig. Aber ja, es ist einfach traurig, was hier abgeht. Ja. Ein Konzept gibt's so nicht. Ja. Vor allem, wenn man dann sieht, wenn ich dann sage, ja gut, US-Firmen kann man da nicht mehr vertrauen. Ja, kann man denn auch deutsche Firmen vertrauen? Zwar kann man deutsche Firmen rechtlich vertrauen, ja, weil das sowas bei uns in Europa nicht gibt. Ja, könnte man meinen. Ja. Ein Land gibt's doch, ich weiß nicht, ob man das noch zu Europa zählen soll. Ich bin da skeptisch, ja. Nämlich Großbritannien. Der britische Geheimdienst GCHQ, der hat tatsächlich die Netze infiltriert. Ja, das war nicht nur eine leere Schlagzeile oder eine Aussage von Snowden, die nicht verifizierbar ist, sondern jetzt hat auch tatsächlich ein deutsches Unternehmen, nämlich Stella PCS, bestätigt, dass seine Infrastruktur von dem britischen Geheimdienst GCHQ infiltriert wurde. Diese offizielle Bestätigung ist nur deswegen möglich, weil es eben in Deutschland keine Gesetze gibt, dass es verbietet, eine Unterwanderung eines Geheimdienstes publik zu machen. Ja. Das ist schon mal sehr positiv. Nur die Frage ist jetzt, wie hat man jetzt damit zu verfahren? Normalerweise könnte sich jetzt die Regierung in Deutschland, die Bundesregierung, nicht mehr drücken davor, hier Maßnahmen gegen GCHQ einzuleiten. Ja. Denn damit wurde ja offiziell bestätigt. Ja, also ich meine, es ist was anderes, wenn Snowden jetzt sagt, ja, das wird so gemacht, dann liegen ja strafrechtlich keinerlei Beweise vor. Ja, dann die Aussage eines einzelnen Mannes, auch wenn sie noch so glaubwürdig ist, reicht nicht aus, ja, um jetzt wirklich hier eine große Lawine loszutreten. Aber diese Aussage von einem betroffenen Unternehmen, ja, die liegt jetzt hier wie ein Stück Blei in der Landschaft und die muss jetzt aufgenommen werden. Ja, die muss jetzt behandelt werden. Das kann man so nicht mehr ignorieren, meiner Meinung nach. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das hier weitergeht. Der Mitarbeiter dort, beziehungsweise der hat das eigentlich gemacht. Das war also schon nicht einfach nur ein Mitarbeiter, glaube ich, sondern schon einer von der Führungsetage. Die haben jetzt auch oder haben sich jetzt sehr bestürzt gezeigt deswegen. Und man weiß auch, welche Accounts da zum Beispiel unterwandert wurden. Ja. Und der leitende Ingenieur von Stella CPS ist also auch sehr, sehr bestürzt, als er davon gehört hat. Ja, jetzt wird eben mal abgewartet, was hier jetzt passiert. Eigentlich müsste jetzt hier diese Firma geschützt werden durch die Angriffe, durch die illegalen Angriffe der GCHQ. Ja. Das Bundesamt für Informationstechnik, BSI, hat erklärt, man sei unterrichtet worden und hat jetzt mit der Analyse des Sachverhalts begonnen. Ja, und ist zusammen mit weiteren Behörden aktiv. Hört sich schon mal gut an. Ich hoffe nur, dass das nicht im Sande verläuft, sondern das muss hier jetzt auch in der Politik ein Trommelwirbel geben. Ja, und das muss massive Konsequenzen haben, im Datenaustausch mit Ländern wie USA oder Großbritannien. Vielleicht müssen wir das Schengen-Netz doch schon früher einführen, als man denkt, um sich dagegen noch wehren zu können. Ja, wehren tut sich irgendwie die Regierung, Politik, die Wirtschaft immer besonders stark, wenn es gegen Google geht. Ja. Und da ist wieder die Kehrseite der Medaille, diese Überreaktion. Ja. Während man NSA und GCAQ einfach mal so gewähren lässt und die Schnauze nicht aufmacht, ja, wird hier bei jeder Kleinigkeit, die man Google in die Schuhe schieben kann oder wo man Google treffen kann, ja, wird genutzt. Ja. Leistungsschutzrecht, lachhaft. Ja. Die ganzen, naja, wollen wir gar nicht drüber anfangen, was für ein großer Mist hier gebaut wird. Schon könnte ich hier eine halbe Stunde erzählen, was, wie blödsinnig sich teilweise die Bundesregierung verhält gegenüber Google. Aber jetzt wird wieder ein neuer Bock abgeschossen. Ja? Und zwar nach der Meinung des Landesgerichts Berlin, ja, ist Google verpflichtet, E-Mail-Support zu geben. Ja. Das muss man sich vorstellen. Also wenn das nicht nur für Google zählt, dann haben etliche Firmen ein riesengroßes Problem. Die können nämlich gar nicht bewältigen, dass ein Kundensupport per E-Mail gemacht wird. Ja. Nach dem Urteil ist also, wer an support-de@google.com schreibt, ja, muss eine Antwort bekommen. Ja, und zwar eine richtige Antwort. Ja. Ein normaler Responder, wo da steht, Antworten auf diese Mails sind aus technischen Gründen nicht möglich, die sind unzulässig, ja. Denn das Google-Impressum, ja, muss eine gültige Mailadresse vorweisen, wo die Mails auch bearbeitet werden. Ja. Was das im Prinzip bedeutet, da muss Google jetzt für Deutschland, was weiß ich, wie viele hunderte von Mitarbeitern einstellen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie lang die Bundesregierung oder überhaupt Deutschland das so pushen kann. Ja. Google hat sich auch schon aus China mal zurückgezogen, ja. Und China ist ein wesentlich größerer Markt in Zukunft als Deutschland. Und wenn es Google langt, dann schalten die, und da bin ich mir sicher, dass Google das machen kann, die Dienste ab für deutsche Kunden. Dann können zwar die Deutschen es noch nutzen, aber nicht mehr offiziell, dann sind es einfach die amerikanischen Dienste. Und damit ist Google aus dem Schneider in Deutschland, eigentlich in ganz Europa. Ja. Und ich weiß nicht, wie lange Google das noch mitmacht. Wie gesagt, in China haben sie es nicht lange mitgemacht. Und ich glaube nicht, dass sie es weiterhin Lust haben, sich hier Millionen und Millionen Ausgaben hier gegenüber zu sehen und teilweise Probleme, die man gar nicht lösen kann. Ich sag nur Recht auf Vergessen, ja. Oder dieses Leistungsschutzrecht, wobei da ist ja jetzt auch wieder ein bisschen Vernunft eingekehrt. Aber ich muss schon sagen, ich weiß nicht, wohin das noch führen soll. Vielleicht ist das ja auch das Ziel, ja, dass es dann eben europäische Alternativen gibt, aber die müssen auch jetzt erstmal entwickelt werden. Ja? Also bitte erstmal die Alternativen, die echten Alternativen zeigen zu Google. Ja, und dann können wir drüber reden. Ja, aber wir können ja nicht hier, zumindest mal rein theoretisch, hier Europa in die Steinzeit zurückversetzen, indem wir Google verkraulen. Ja, meine, die Leute würden trotzdem Google nehmen, auch wenn es kein offizieller deutscher Support mehr gäbe. Nur eben zum Beispiel Firmen oder so, die könnten es dann weniger machen, weil da oftmals eben Verträge sind, die das nicht so zulassen. Ja, naja. Gut, eine gute Sache habe ich noch, und zwar am 18.11. ja, da gibt's GTA 5 endlich auch für die PS4 und die Xbox One. So sieht's aus, ja. Damit freuen sich die Leute der oder die Besitzer der Next-Gen-Konsolen Ja. Vor allem auf die neuen Grafiken, die da zu sehen sind, die sind wieder mal atemberaubend, ja, und wenn sich das dann so herauskristallisiert, dass die Optik wirklich so ist, wie hier in diesen Vorschaubildern zu sehen ist, dann wird das natürlich ein ganz toller Augenschmaus. Ich bin aus dem Grund noch ein bisschen skeptisch, weil eben GTA 5 eigentlich ja auf der PS3 entwickelt wurde, oder für die PS3 und die Xbox 360. Und deswegen ist das quasi eine Aufwertung. Und da weiß man schon, dass eben da nicht die Möglichkeiten einer PS4 ausgenutzt werden. Ja. Aber dennoch glaube ich, dass man zum Beispiel durch Aufwertung von Texturen, Schatteneffekten beispielsweise, Lichteffekte und Ähnliches. Also man hat zum Beispiel auch angekündigt, dass hier neue Waffen, Fahrzeuge reinkommen, eine neue Tierwelt, ja. Und auch dichterer Verkehr beispielsweise, ganz ein neues Vegetationssystem soll es geben, Schadenseffekte, Wettereffekte. Also man hat schon jede Menge aufgewertet und deswegen darf man gespannt sein, wie schön das aussehen wird. Ja. Angst habe ich ja vor dem erweiterten Radioprogramm mit diesen über 100 Titeln, denn das soll angeblich die Radiosender auch geändert werden bei der PS3-Version und hoffentlich machen die das nicht so wie damals bei dem GTA 4, dass hier dann auf einmal Lieder verschwinden oder in einer anderen Version auf einmal in den Radios gespielt werden. Das wäre wirklich schade, weil zum Beispiel so ein Sleepwalking, ja, oder It's a Setup, das muss einfach mal hin wieder laufen, wenn man GTA spielt. Schon ist der Flair des Spiels ein ganz anderer. Ja, das fände ich natürlich schade. Ja. Trailer für die Xbox One und PS4-Version gibt es hier schon zum Anklicken auf dem verlinkten Artikel. Und auch hier darf man schon sich die Finger danach lecken. Ja, so sieht das aus. Gut, dann sind wir am Ende. Aber am Ende gibt's immer noch was. Und zwar habe ich mal wieder ein South Park Video verlinkt. Diesmal sogar eine ganze Folge. Warum? Weil die eigentliche Szene, die ich euch gern zeigen wollte, ganz am Anfang von der Episode ist. Und die gibt's nicht als Clip alleine. Ja. Und zwar geht's da um Filme. Vielleicht ist ja die Filmschlacht so Netflix gegen Amazon, ja. Vielleicht nicht die eigentliche Schlacht der Filme, sondern die hat ja schon angefangen mit diesen dauernden Remastern von Sachen, ja, Star Wars, weiß nicht, wie oft dies remastert wurde, ja, und alles Mögliche. Und da hat auch South Park mal wieder eingehakt, ja, und ehrlich gesagt, so schlimm ist es doch schon, oder? Ist doch schon so schlimm. Also, naja. Gut, sag ich mal, ich habe mich beinahe kaputt gelacht. Okay, Leute, das war's dann wieder von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Unter Google Plus könnt ihr mich erreichen. Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben, schon findet ihr die Seite. Oder ihr schreibt mir ein Tweet @Rio auf Twitter oder eine Mail rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links, Informationen und auch den GBG-Key für eine Mail findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com. Jawohl. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet eure Ohren steif, ja, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.